Abschnitt 2 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel. Old Rubble, Teil 2. Er gab mir die Rechte und ritt dann mit seinen Leuten weiter. Ich rief ihm noch nach, mich dem alten Jahr nicht zu verraten, und kehrte dann um, sehr zufrieden mit meinem Erfolge, aber nicht mit der Klugheit, an welcher es mir gänzlich gemangelt hatte. Ich war im Gegenteile höchst unvorsichtig gewesen. Im Hochtale angekommen, entledigte ich das Maultier seiner Last und band die Pferde los, um sie grasen zu lassen. Die mir dann zu Gebote stehende lange Muße benützte ich zu Schießübungen. Ich hatte ein gefülltes Pulverhorn und beim Gepäck gab es auch eine ganze Büchse voll. Als mein Horn leer war, konnte ich zu meiner Genugtuung sagen, dass ich einen Kirchturm nun schon auf 200 Schritte treffen würde. Gegen Abend kam Old Wubble mit Ben und Will zurück. Sie waren unten beim Zelte mit den Roten zusammengetroffen und erzählten mir als etwas ganz Neues, dass diese die friedlichsten Absichten gehegt, das Wampum der blutigen Hand zur Weiterbesorgung übergeben und dann sofort den Rückweg wieder angetreten hätten. Ich schwieg natürlich über das, was ich getan hatte. Wir blieben die Nacht im kleinen Tale und ritten dann am Morgen nach dem nicht mehr weit entfernten Hochmoore. Dieses lag in einem weit größeren Tal, als das gestrige gewesen war. In der Mitte desselben gab es einen kleinen See mit sumpfigen Ufern, weiterhin Busch und Wald mit trügerischem Boden, und dann folgten die hohen, kahlen, vielfach zerklüfteten und zerbröckelten Felsmassen, welche das Tal einschlossen. Dieses war gewiss 2 Stunden lang und besaß eine ebensolche Breite. Nachdem das Maultier entlastet war, wurde ein Feuer- und Lagerplatz hergerichtet, wo ich zurückbleiben sollte, um auf die Pferde zu achten. Dann gingen die anderen auf die Suche. Bis Mittag, wo ich einige Schüsse hörte, blieb alles still. Später kehrte Ben Needler allein zurück. Er hatte zu früh auf eine Elkkuh geschossen und war von dem darüber erzürnten Wubble fortgejagt worden. Dieser stellte sich mit Litten erst in der Dämmerung ein, ganz erbost über den Misserfolg, den es gegeben hatte. Pferden gab es genug, resonierte er, aber nicht nur von Elks, sondern auch von Roten, welche vor uns hier gewesen sein müssen und das Wild vertrieben haben. 'Tis clear. Auf eine einzige Kuh stießen wir. Da krachte dieser Needler seine beiden Läufe zu zeitig los und sie ging auf und davon. Das hat man davon, wenn man sich mit Greenhorns einlässt. Ich will aber den Weg nicht umsonst gemacht haben und bleibe also noch einen Tag oder 2 Tage oder überhaupt so lange hier, bis ich einen schweren Alten niedergestreckt habe. Er sprach mit uns beiden kein Wort weiter und behielt diese Stimmung auch am nächsten Morgen bei, wo er erklärte, dass er mit Litten allein jagen werde. Die beiden Greenhorns sollten im Lager bleiben, damit sie nichts verderben könnten. Nun, er hatte das Recht zu tun, was ihm beliebte. Wir aber nahmen im Stillen dasselbe Recht auch für uns in Anspruch. Als die beiden fort waren, führten wir aus, was wir während der Nacht verabredet hatten. Wenn die Elks vertrieben worden waren, so befanden sie sich nicht mehr im Tale, sondern außerhalb desselben. Dort musste man suchen. Da unsere Pirsche bis zum Abend wehren konnte, so nahmen wir zum Tragen der uns nötig erscheinenden Gegenstände, vielleicht auch kleinerer Beutestücke, das Maultier mit. Wir wanderten aus dem Tale hinaus und in ein anderes hinein. Da gab es weder See noch Moor, aber gewiss auch keine Elks, denn es waren auch schon Menschen da, Menschen, die einen Maulesel bei sich hatten. Die Menschen sahen wir zwar nicht, desto deutlicher aber den Maulesel, welcher ohne Zaum und Sattel sich in ziemlicher Entfernung rechts von uns im Grase gütlich tat. Wo waren die Menschen? Ich musste sie finden. Während Ben sich gemächlicher hinüber zu dem fremden Maulesel trollte, schritt ich mit unserem Maultiere geradeaus weiter. Der vermeintliche Esel fraß weiter, bis Ben sich ihm auf 100 Schritte genähert hatte. Da bekam er ihn in die Nase, hob den Kopf, warf sich blitzschnell herum und floh in weiten Sätzen auf mich zu, wohl aus Sympathie für seinen Verwandten, an dessen Seite ich mich befand. Aber was war denn das? Das war ja beileibe kein Maulesel, das war ein Wild. So viel sah ich, obgleich ich ein Greenhorn war. Ich kniete schnell hinter meinem Maultiere nieder, legte an, zielte und drückte ab. Die fremde Kreatur tat noch 2, 3 Sätze und brach dann zusammen. Ich rannte hin, Ben kam auch. Der Schuss war ins Blatt gedrungen und wir beide wurden darüber einig, dass ich eine Hirschkuh erlegt hatte. Sie wurde auf den Packsattel des Maultieres gebunden und dann ging es weiter. Doch nicht lange, so war das Tal zu Ende. Rechts und links unersteigbare Wände. vor uns eine ziemlich steile Höhe, welche eine Art Sattel zu sein schien, hinter dem ein zweites Tal zu suchen war. Unser Maultier war ein guter Kletterer, also beschlossen wir, geradeaus zu steigen. Wir gelangten nach einiger Anstrengung hinauf und sahen, dass wir uns nicht geirrt hatten, denn vor uns senkte sich das Terrain wieder tief hinab. Aber dort gab es in der Ferne einen eigentümlichen Lärm, welcher von menschlichen Stimmen hervorgebracht zu werden schien. Wir mussten wissen, woran wir waren, und also nach einem Lug aussuchen. Zu beiden Seiten des schmalen Bergsattels gab es zwar hohe, aber so schräge Steilungen, dass man sie leichter steigen konnte. Wir arbeiteten uns also links hinauf, um von dort in das jenseitige Tal hinabzublicken. Unser Maultier ließen wir einstweilen stehen. Oben angekommen wollte Niedler sich weit vorbiegen, um besser sehen zu können. Da er aber wegen seines helleren Anzuges leicht bemerkt werden konnte, so schob ich, der dich dunkler gekleidet war, ihn zurück und blickte hinab. Was im Vordergrunde des zweiten Tales vorging, konnte ich nicht sehen, da mein Standort dazu nicht hoch genug war. Aber im Hintergrunde sah ich 7 indianische Reiter, welche eine breite Linie bilden und aus vollen Hälsen schreiend langsam vorwärts rückten. Dieses Geschrei kam also näher und wurde so stark, dass unser unten stehendes Maultier höchst bedenklich mit den Ohren zu spielen und mit dem Schwanze zu wirbeln begann. Ich schickte darum Ben hinab, um es zu beruhigen. Da fiel mein Auge auf die andere, jenseits des Sattels ungefähr 40 Schritte von mir sich erhebende Steilung. Dort saß zu meinem Erstaunen ein Indianer mir gegenüber. Es war To'uk-U, der schnelle Pfeil, welcher mir bedeutsam zunickte und dann die rechte Hand auf den Mund legte, bei den Indianern das Zeichen des Schweigens. Wie kam er hierher? Warum und worüber sollte ich schweigen? Vorgestern war er unbewaffnet gewesen, und jetzt hatte er ein Gewehr quer über seinen Knien liegen. Während ich darüber nachdachte, war der Lärm noch näher gekommen. Ich hörte unter mir Steine rollen und blickte hinab. Himmel, was für ein Ungeheuer ließ sich da sehen! Unter lautem, zornigen Schnaufen kam es aus dem jenseitigen Tale nach der Höhe des Sattels geklettert. Am Widerrist über 2 Meter hoch, mit kurzem, plumpen Leibe und langen Beinen, breit überhängender Oberlippe und struppigen Kinnbart tauchte es funkelnden Auges auf der Höhe des Bergsattels auf. Als es dort Ben Niedler und das Maultier hart vor sich erblickte, warf es den hässlichen Kopf mit den breiten, gewaltigen Schaufeln nach hinten und brach nach meiner Seite aus. Niedler, als er seinerseits diesen Behemoth nur 6 Schritte von sich entfernt wie aus dem Erdboden erscheinen sah, stieß einen Schrei des Entsetzens aus, warf sein Gewehr weg, drehte sich um und rannte, nein, kollerte Hals über Kopf von der Höhe in das diesseitige Tal herab. Das Maultier zeigte nicht mehr Mut als sein Herr, es tat einen ebenso schnellen Satz zurück und schoss, glücklicherweise auf allen Vieren, wie ein Schlitten den Bergsattel hinab. Ich hatte keine Zeit aufzupassen, ob beide glücklich unten anlangten, denn der Behemoth hatte sich ja nach meiner Seite gewendet und bemerkte nicht, dass der Weg vor ihm frei geworden war. Er kam in weiten, gewaltigen Sätzen herauf, gerade auf mich zu. Ich war nicht weniger entsetzt als Ben Niedler, das Gewehr entsank meiner Hand. Flucht, nur Flucht! Ich sprang von Stein zu Stein an der Felsenlehne hin, das Ungetüm mir nach. Da gähnte vor mir in der Steinwand ein großes Loch und ich kroch hinein, so schnell, wie ich noch nie im Leben in einem Loche verschwunden bin. Die Öffnung verdunkelte sich, denn das Untier steckte den Kopf herein, soweit ihm dies bei der Breite des Geweihes möglich war. Es schnaufte wie ein Teufel und ich fühlte seinen heißen Atem im Gesicht. Aber die Angst des gehetzten Geschöpfes war größer noch als sein Zorn. Es zog den Kopf zurück und wendete sich zur weiteren Flucht. Dabei bot es dem gegenübersitzenden und kaltblütig darauf wartenden Häuptlinge seine vordere Seite. Er zielte kurz, drückte ab und der Elk brach im Feuer zusammen. Im Nu stieg To'uk-U drüben herab und kam diesseits heraufgesprungen. Während ich sehr vorsichtig den Kopf aus dem Loche steckte, betrachtete er das gewaltige Tier und forderte mich dann lächelnd auf. »Mein Bruder, komme heraus!« »Dieses Peere ist von deiner Kugel gefallen und also dein Eigentum.« »Von meiner Kugel?« fragte ich erstaunt, indem ich herauskroch. »Ja«, nickte er mir listig zu. »Du bist Atpui, das gute Herz, und hast uns retten wollen. Dafür sollst du Ruhm bei den Deinen ernten.« »Die Krieger der Panaschts haben ihr Wampum abgegeben und sind vor euch in das Tal der Elks gekommen, wo sie ihre Waffen verborgen hatten.« Ihr werdet dort kein Wild gefunden haben als nur das junge Kind des Elks, welches ich auf dem Rücken eures Maultieres sah. Du warst so aufrichtig, mir zu sagen, dass du noch daneben schießest. Doch musst du das verschweigen, denn ich wünsche, dass deine Gefährten dich achten, wie ich dich liebe. Ich setzte mich auf den Felsen, um mir dieses selten starke Tier zutreiben zu lassen. Da sah ich dich und beschloss sofort, es dir zu schenken. Es sei von deiner Kugel getroffen, damit du Ruhm habest, bis sie wirklich trifft. Dein Bruder hat mich nicht gesehen, und ich gehe, damit er mich nicht noch erblickt. Mein Auge wünscht, dich wiederzusehen. Ich habe gesprochen. Hauk! Er drückte mir die Hand und eilte fort, um im jenseitigen Tale zu verschwinden. Das war die Dankbarkeit eines sogenannten wilden Mannes. Er überließ mir den Ruhm, der ihm gebührte. Sollte ich diese Gabe von mir weisen? Nein, ich war zu schwach, weil zu jung dazu. Old Wubble hatte mich verhöhnt. Gewiss, es war ein Fehler von mir, eine Lüge, mich mit fremden Federn zu schmücken, aber der alte Westmann sollte mich, das Greenhorn, beneiden. Ich stieg in das diesseitige Tal hinab. Weit, weit entfernt von dem Felsensattel stand Ben Needler mit dem unbeschädigten Maultiere. Ich winkte ihn herbei und führte ihn hinauf, wo der Elk lag. Mein Gewehr hatte ich natürlich wieder aufgenommen. Der Indianer war von ihm nicht gesehen worden. Es wusste überhaupt niemand, dass ich diesen kannte. Ben musste also überzeugt sein, dass ich es sei, der das Tier erlegt hatte. Man kann sich sein Erstaunen, seine Verwunderung und seinen Neid denken. Er tat mir leid. Darum, und wie ich aufrichtig gestehe, zur Erleichterung meines Gewissens, machte ich ihm den Vorschlag, Old Wubble zu sagen, er habe das Schmaltier, das junge Kind des Elks, erlegt. Darüber war er so glücklich, dass er mich umarmte. Ich musste als Wache gegen die Raubtiere bei meiner Beute bleiben. Needler brach mit dem Maultiere nach dem Moore auf, um Old Wubble und Litten zu holen. Er brachte sie erst am späten Nachmittage. Die beiden hatten heute nicht das Haar eines Elks gesehen. Der Alte stand verstummt vor meiner Beute. Endlich gestand er, noch selten ein so mächtiges Exemplar gesehen zu haben. Der Neid zuckte durch seine schlotterige Gestalt, dass die Glieder nur so durcheinander wabbelten. Dann maß er mich mit einem fast drohenden Blicke aus den halb geschlossenen Augen und sagte: »Well, ich weiß, woran ich bin, Sir. Als ihr am Tage vor ihr gestern viermal die Natur durchlöchertet, habt ihr euch mit mir einen Scherz gemacht. 'Tis clear. Aber ich hoffe, dass so etwas nicht wieder geschieht, wenn wir Freunde bleiben wollen. Nun, wir sind Freunde geworden und geblieben und haben selbander manchen guten Schuss getan. Es war, als habe das Geschenk des Häuptlings mir mit einem Male einen scharfen Blick und eine sichere Hand gebracht. Gleich von jenem Tage an sind meine Kugeln so glücklich geflogen, dass es dem Alten niemals in den Sinn gekommen ist, dass ich mit jenem Elk geflunkert haben könne. Mit dem schnellen Pfeil bin ich noch oft zusammengetroffen und werde von den Seinen noch heute Ad Pui, das gute Herz, genannt. Er hat das Geheimnis treu bewahrt, und heute ist es das erste Mal, dass es verraten wird. Ja, Mischurs, ich gestehe es in aller Jägerreue, dass mein erster Elk gar nicht mein erster, aber auch noch lange nicht mein letzter Elk gewesen ist. Ich habe gesprochen, Hauk. Er schwieg, und die anderen machten ihre lustigen Bemerkungen über das, was sie gehört hatten. Ich war still. Jeder Westmann hat seine Lehrzeit durchmachen müssen. Es fällt ja kein Meister vom Himmel. Auch ich hatte meine Lehrer gehabt. Erst Sam Hawkins, den possierlichen kleinen Kerl, und dann Winnetou, den unvergleichlichen Meister in allem, was der wilde Westen verlangt. Was Old Wubble betrifft, so hatte ich viel, sehr viel von ihm gehört, ihn aber noch nicht gesehen. Man wusste, dass er wirklich existiere, und doch lebte er in den Erzählungen wie eine mythische Gestalt, mit der die Gegenwart nichts mehr zu schaffen hat. Man berichtete hundert und aber hundert Schrullen und Taten von ihm, welche bewiesen, dass er ein Original war, wie es kaum ein zweites geben konnte. Man wusste nicht, wo er sich jetzt befand und was er trieb. Und wenn er plötzlich einmal hier oder dort auftauchte, so war es nur für eine kurze Zeit, und man hatte weder eine schnelle, kühne Tat oder eine ganz abnorme Sonderlichkeit von ihm zu erzählen. In seiner Jugend war er der König der Cowboys genannt worden. Jetzt hatte er ein Alter erreicht, welches man auf über 90 Jahre schätzte. Doch sollte er noch ebenso rüstig wie ein Junger sein, und nur sein langes, schneeweißes Haar, welches beim Schnellreiten wie eine Mähne hinter ihm wehte, verriet die Länge seines außerordentlich bewegten Lebens. Ich hatte längst den Wunsch gehabt, ihn einmal zu sehen. Nun war er vor mir hier gewesen und wahrscheinlich für lange Zeit wieder verschwunden. Es war während Parkers Erzählung Abend geworden. Wegen der Comanchen durfte kein Feuer angebrannt werden. Darum gab es keine Unterhaltung und wir legten uns schlafen. Als wir am nächsten Morgen aufbrechen wollten, zeigte es sich, dass Parkers Misstrauen nicht unberechtigt gewesen war. Der Kommandant wollte absolut einen von den Jägern als Scout zurückbehalten, stieß aber bei ihnen auf so hartnäckige Weigerungen, dass er endlich einsah, es sei besser zu verzichten. Ein mit Zwang gepresster Speer hätte ihm voraussichtlich mehr Schaden als Nutzen gebracht. Da machte ich mir den Spaß, mich ihm anzubieten. Er wies mich mit einer verächtlichen Handbewegung zurück und sagte: »Reitet nur immer fort, Mr. Charlie. Ein Mann, dessen Beruf es ist, nach verfaulten Knochen und Überresten zu suchen, kann unmöglich das tun, was ich von einem Scout verlange.« Stochert also getrost in alten Gräbern weiter. Ich will mir mit euch keine Last auf den Hals laden. Er hatte also erfahren, was mich vermeintlich nach dem Westen getrieben hatte. Wow, mir war dieser Abschied recht. Um nicht etwa noch im Fortreiten durchschaut zu werden, hing ich so unbeholfen wie möglich auf dem Pferde und behielt dies dann auch während des ganzen heutigen Rittes bei, damit meine Begleiter ihre Ansicht über mich nicht ändern möchten. Diese 10 Männer hatten sich auf der Route vom Rio Gila herüber zusammengefunden und wollten jetzt nach Texas hinab. Der eine von dieser, der andere von jener Absicht getrieben. Eine durch einen bestimmten Zweck zusammengehaltene Gesellschaft bildeten sie nicht. Vom Lagerplatze der Truppen bis zum Mistake Canyon hatten wir 4 Stunden zu reiten, welche vergingen, ohne dass sich irgendetwas ereignete. Joshua Hawley wurde unterwegs an sein gestriges Versprechen erinnert und er versprach es zu halten. Die wenigen Worte, die ich gestern aus seinem Munde gehört hatte, waren mir genug. Ich wusste, dass er der Weiße war, der den roten Freund infolge eines Missverständnisses erschossen hatte. Das lag ihm heute noch auf der Seele und daher die Schwermut, die mir gleich beim ersten Blicke aufgefallen war. Wir hatten uns bis jetzt auf einer felsigen Hochebene befunden, die sich nun allmählich abwärts senkte. Dann hielten wir vor einem tiefen Schlunde, zu dem ein steiler Weg hinabführte. Wie ein von Gigantenfäusten in den Felsen gehauener Graben zog er sich von uns aus scheinbar endlos nach Osten, mit steilen Wänden, die mehrere 100 Fuß hoch waren. Unten rauschte ein Wasser, welches von oben aus wie schwarze Tinte erschien. Da, wo wir hielten, standen vereinzelte Riesenkaktus am Felsenrande. Das war der Mistake Canyon, dessen Anfang sich vor uns öffnete und in den wir hinab mussten. Wer das Auge hinab in den drohend emporgehenden Schlund richtete, dem konnte allerdings ein Grausen, ein Gefühl überkommen, als ob da unten die Stätte eines unabwendbaren Unheiles sei. Ich hatte viele Canyons gesehen und auch viele durchritten, war aber von keinem, um mich des Ausdruckes zu bedienen, so zurückgeworfen worden wie von diesem hier. Wir ritten den steilen Weg hinab, bis wir den Grund erreichten. Dort ging es am Wasser hin, welches nun allerdings ein anderes Aussehen hatte. Wir gelangten an einen großen Uferstein, an dem es sich brach. Da hielt Jos sein Pferd an, stieg ab, setzte sich auf den Stein und sagte: »Hier ist der Ort, an welchem ich mein Versprechen halten will. Steigt ab, Mischurs. Ihr sollt erfahren, wie die Sage von dem Geiste des Mistake Canyon entstanden ist.« »Geist? Pscha!« lachte Sam Parker. »Ein Dummkopf ist, wer an solche Geister und Gespenster glaubt. Ein weißer Jäger hat irrtümlicherweise einen befreundeten Apachen anstelle eines feindlichen Comanchen erschossen. Niemand aber kann sagen, wer es gewesen ist und wie so etwas hat möglich sein können.« »Ich kann es sagen, ich allein«, meinte Jos, indem er sich mit der Hand über die Augen strich. »Ah, du weißt es, wie diese unglückselige Geschichte sich zugetragen hat?« »Ob ich es weiß. Hier von dem Stein aus, auf welchem ich sitze, habe ich selbst damals den verhängnisvollen Schuss abgefeuert. Meine Augen waren um 30 Jahre jünger als jetzt, aber doch nicht scharf genug, den richtigen vom falschen zu unterscheiden. Ich hatte einen Freund, wie es dir, einen echten wahren. Er war ein Apache und hieß Tickle-Schlieper, Klapperschlange. Er verdankte mir das Leben und hatte dafür versprochen, mir einen Ort zu zeigen, an welchem Nuggets in Menge zu finden seien, wie ich bereits gesagt habe. Ich suchte mir also 4 wackere Boys zusammen, welche zu dem Unternehmen passten. Wir mussten sehr vorsichtig sein, weil der Ort im Gebiete der Comanchen lag, darum nahmen wir Weißen keine Pferde mit, und nur der Apache hatte auf seinen Mustang nicht verzichten wollen. Um keine lange Einleitung zu machen, wir kamen hier oben am Canyon an. Ihr seht am Rande desselben einzelne Riesenkakteen stehen. Weiter zurück gab es damals einen ganzen Wald davon, an dessen Saum wir uns eine Hütte bauten, in welcher wir wirtschaften wollten, während der Arbeitsplatz hier unten am Wasser lag. Tickle-Schlieper hatte nicht gelogen, unsere Ausbeute war über Erwarten reich. Obgleich nur 4 Personen schaffen konnten, da einer die Hütte zu bewachen hatte, während ein anderer jagen musste, um für Fleisch zu sorgen. Das Letztere hatte mit der größten Umsicht zu geschehen, da Awad Kuz, der »große Büffel«, der Häuptling der hier hausenden Comanchen, nicht nur ein blutgieriger Mensch, sondern auch ein Virtuos im Spüren war. Es verstand sich ganz von selbst, dass jeder neben Hacke und Spaten auch seine Waffen stets bei der Hand hatte. Wir mochten wohl an die 3 Wochen hier gewesen sein, als eines Tages der Apache den Dienst bei der Hütte zu versehen hatte, während ein Kamerad, der lange Winters, nach Fleisch umherstreifte. Während wir anderen unten herzhaft arbeiteten, saß der Rote oben, sich langweilend in der heißen Sonnenglut. Er hatte sein Oberkleid, eine neue wertvolle Santillo-Decke abgelegt und rieb sich den Körper zum Schutze gegen Insekten nach Indianerart mit Bärenfett ein. Da hört er hinter sich ein Geräusch. Er blickt sich um und sieht den gefürchteten Comanchen-Häuptling, den er sofort erkennt, vor sich stehen, mit dem Gewehrkolben zum Schlage ausholend. Ehe er auszuweichen vermag, saust der Hieb nieder und trifft ihn so auf den Kopf, dass er die Besinnung verliert. Dass ihm nicht der Schädel zerschmettert worden ist, hat er nur seiner eigenartigen Kopfbedeckung zu verdanken, eine Art Mütze, welche mit Fuchsschwänzen und Klapperschlangenhäuten verziert war. Awad Kuz lässt ihn einstweilen liegen und tritt in die Hütte, um dieselbe zu untersuchen. Er findet unsere mit Nuggets gefüllten Lederbeutel und hängt sie sich an den Gürtel. Wieder zurückgekehrt, wirft er seine alte Kalikojacke ab und vertauscht sie mit der Santillo-Decke. Auch die Mütze des Betäubten gefällt ihm und er stülpt sie sich auf den eigenen Schopf. Dann pfeift er seinem stark knochigen Gaul, den er beim Anschleichen hinter den Kakteen zurückgelassen hat, herbei und findet, dass der in der Nähe grasende Mustang des Apachen bedeutend mehr wert ist. Nun soll der Feind skalpiert werden, und zwar bei lebendigem Leibe. Der Comanche stellt sich also mit ausgespreizten Beinen über denselben. Er greift ihn mit der linken beim Haare, um den Kopf emporzuziehen, nimmt das Messer in die rechte, macht über die Ohren weg, um Stirn und Hinterkopf einen Schnitt und versucht nun, den Skalp mit einem kräftigen Ruck loszureißen, was ihm aber nur halb gelingt. Klapperschlange erwacht von dem entsetzlichen Schmerze und fasst den Comanchen bei den Händen. Es beginnt ein Ringen, aus welchem der große Büffel unbedingt als Sieger hervorgehen muss, da der andere von dem herablaufenden Blut geblendet wird. Indessen hat der lange Winters eine gute Jagd und sich mit der Ausbeute nach Hause gemacht. Er findet die Fährte des Comanchen, erschrickt und schleicht ihr nach. Um die Ecke des Kaktuswaldes tretend, sieht er die beiden kämpfenden Indianer und hält wegen der Santillo-Decke und der Mütze den Comanchen für den Apachen. Er legt schnell sein Gewehr an und schießt auf den blutenden Freund, trifft aber glücklicherweise wegen der weiten Entfernung nicht. Der Comanche fährt, als er den Schuss hört, herum, erblickt den neuen Feind, reißt sich los, springt, sein Gewehr liegen lassend, nach dem Mustang des Apachen, schwingt sich auf und jagt davon. Klapperschlange, vor Wut und Schmerz fast wahnsinnig, wischt sich das Blut aus den Augen, gewahrt den fliehenden Gegner und dessen stehengebliebenes Pferd. Im Nu sitzt er auf und jagt ihm nach, den Lasso von den Hüften reißend, während der lange Winters ganz verblüfft hinterdrein schaut, weil er sich den Vorgang nicht erklären kann. Da Winters den Weg nach rechts versperrt und links die dichten Kakteen kein Entkommen bieten, so springt der Comanche dem Canyon zu, von welchem er weiß, dass ein, wenn auch gefährlicher Pfad, an der fast senkrechten Wand desselben zur Tiefe führt. Er ahnt nicht, dass sich 4 Bleichgesichter da unten befinden. Drüben, jenseits des Wassers, seht ihr einen Vorsprung, eine schmale, fortlaufende Kante aus dem Felsen treten und sich nach der Höhe ziehen. Das ist der erwähnte Pfad. Schon für den Fußgänger schwierig, ist er für einen Reiter geradezu gefährlich. Und wir wunderten uns daher nicht wenig, als wir von oben herab den Hufschlag galoppierender Pferde vernahmen. Der Höhe wegen, in welcher sie sich befanden, konnten wir erst nur die Köpfe der Reiter sehen. Doch je weiter sie herabkamen, desto vollständiger erblickten wir die Gestalten. Voran lief der Mustang des Apachen, dessen Reiter wir infolge der Mütze und Santillo-Decke für Klapperschlange halten mussten. Er wurde von einem auf einem uns fremden Pferde sitzenden Reiter verfolgt, welchem der blutige Schopf vom Kopfe hing und der sich wegen der hindernden Felswand vergeblich bemühte, dem Voranreitenden den Lasso über den Kopf zu werfen. Wir hörten die Stimme des Apachen unausgesetzt rufen. »Hatatitla Aguan! Hatatitla Aguan!« »Er schießt ihn! Er schießt ihn!« Das galt natürlich uns, und ich griff zu der Büchse. Jetzt erreichte der Vorderste die Sohle der Schlucht, dort jenseits des Wassers, und sprengte weiter. Nun kam der andere. Er konnte jetzt den Lasso freier Hand haben und schwang ihn zum Wurfe. Ich drückte ab. Ein Schrei und er flog nach hinten vom Pferde, welches reiterlos weiterjagte. Nach wenigen Sekunden standen wir drüben bei ihm. Denkt euch unseren Schreck, als wir in ihm unseren roten Freund erkannten. Meine Kugel hatte nur zu gut getroffen. Er deutete vorwärts und sagte mit brechender Stimme: Darte Litschane Abad Kutz. Dieser Hund war der große Büffel. Dann war er tot. Der Erzähler schwieg und starrte trüben Blickes nach der angedeuteten Stelle hinüber. Wir ehrten dieses Schweigen, indem auch wir nichts sagten. Erst nach einer längeren Weile fuhr er fort. So wurde ihm das Gold, welches er uns schenkte, durch eine Kugel vergolten. Wir haben die Schlucht den Mistake Canyon genannt, und dieser Name ist ihm bis auf den heutigen Tage geblieben. Man hat die Geschichte oft in meiner Gegenwart erzählt. Nie aber ist es mir eingefallen zu sagen, dass ich selbst der unglückliche Held derselben bin. Ich habe das im Stillen mit mir abzumachen versucht. Heute jedoch, da wir uns an derselben Stelle befinden, soll es einmal vom Herzen herunter. Und ihr mögt mir nun sagen, ob man mich einen Mörder nennen kann. Nein, nein, rief es ringum. Du bist vollständig unschuldig. Aber wie ist's mit dem Comanchen? Er entkam? Nein, wir fanden ihn gar nicht weit von hier im Steingeröll, wo das Pferd gestrauchelt war und ihn abgeworfen hatte. Ihr könnt euch denken, dass es da anstatt einer Leiche zwei gegeben hat. Das ist das Gesetz des Wilden Westens. Sprechen wir nicht darüber. Und das Gold, die Nuggets. Wir wollen natürlich wissen, welche Schätze ihr damals aus dem Canyon mitgenommen hat. Weit weniger, als der vortreffliche Anfang vermuten ließ. Es war, als habe ein Racheengel das Gold tief ins Erdinnere verschwinden lassen. Seit meine Kugel den Apachen traf, wurde die Ausbeute von Tag zu Tag geringer, bis sie endlich ganz aufhörte. Wir gruben und arbeiteten noch wochenlang, doch vergeblich. Und was wir mitnahmen, das hat nicht lange vorgehalten. Es ist bald alle geworden, beim Wein und beim Spiel. Nur eins ist mir geblieben und wird mich bis an mein Ende nicht verlassen, nämlich die Erinnerung an den Augenblick, da mein Blei den Roten vom Pferde riss. Dieses Bild schwebt mir immer und immer vor und dazu gellt mir im Ohr der Todesschrei. Es schüttelt mich. Kommt, wir wollen fort. Ich mag den Ort nicht länger sehen. Er stand langsam und schwer auf und schüttelte sich, als ob er der bisher auf ihm gelegenen seelischen Last ledig werden wolle. Als er dann mit der Hand nach dem Zügel griff, um aufzusteigen, hielt ich ihn zurück und sagte: Eure Kameraden haben schon ihre Meinung ausgesprochen, dass ihr unschuldig seid. Nun hört auch, was ich sage, Mr. Hawley. Nun, fragte er in einem Tone, als ob er auch von mir nicht die geringste Erleichterung erwarte. Ich will euch eine Geschichte, eine wahre Geschichte erzählen, die sich drüben in Deutschland, meiner Heimat, zugetragen hat. Was kann mir eure deutsche Geschichte nützen? Vielleicht doch etwas, hört sie nur an. Zwei Schieferdecker hatten auf der Spitze eines sehr hohen Kirchturmes eine neue Wetterfahne anzubringen. Die dazu nötigen Leitern waren tags vorher angelegt worden, ehe man die alte Fahne abgenommen hatte. Der eine Schieferdecker war ein alter, erfahrener Meister, der andere sein Sohn, der eine Frau und vier Kinder hatte. Sie stiegen höher und höher, von Sprosse zu Sprosse, der Alte voran, der Sohn hinterdrein, beide mit einer Hand sich festhaltend und mit der anderen die schwere Wetterfahne tragend. Unten stand eine Menschenmenge, um lautlos, mit stockenden Pulsen und selber fast schwindelig, der waghalsigen Arbeit zuzuschauen. Da hört man oben einen Schreckensruf erschallen. Der Sohn hat ihn ausgestoßen. Der Vater antwortet ruhig und ermahnend. Der Sohn ruft wieder. Und gleich darauf stößt die Menge einen einzigen vielstimmigen Schrei des Entsetzens aus. Denn der Alte hat den Sohn, der ihn am Fuße fasste, mit einem kräftigen Tritte von der Leiter geschleudert, so dass er in die grausige Tiefe stürzt und dort zu einem wirren Haufen von Fleisch und Knochen zerschellt. »Ist so etwas möglich? Der Mörder seines eigenen Sohnes«, rief Holly aus. »Nicht vorschnell, Sir, hört weiter.« Unten am Turme gibt's natürlich Szenen einer Aufregung, welche nicht beschrieben werden können. Oben aber steigt der Alte weiter in die Höhe, die Fahne nun allein tragend. Bei der Spitze angekommen, stellt er sich auf den Knopf und steckt die Fahne mit einer unglaublichen, wahrhaft riesigen Anstrengung aller seiner Kräfte auf die Spindel. Dann kommt er so ruhig und kaltblütig, als ob nichts geschehen sei, langsam und sicher wieder herabgestiegen, Leiter um Leiter über sich von den Haken lösend und in die Dachfenster des Turmes schiebend, bis er im Schallloche der Glockenstube verschwindet. Vor der Turmtür wartet die wütende Menge, bereit, ihn zu lynchen. Er kommt aber nicht. Man dringt in den Turm und findet ihn oben in der Glockenstube, wo er in dem Augenblicke, in dem er den festen Boden unter sich gefühlt hat, besinnungslos zusammengebrochen ist. Er wird nach Hause gebracht und erwacht nur, um im hitzigen Fieber monatelang von dem entsetzlichen Moment zu fantasieren, wo er gezwungen gewesen ist, seinen Sohn in den entsetzlichen Tod zu stürzen. Die Kunst der Ärzte und seine trotz des Alters kräftige Natur retten ihn. Aber sobald die Beine noch kaum imstande sind, ihn zu tragen, geht er auf das Gericht, um sich dem Staatsanwalte zu überliefern. Was glaubt ihr wohl, wie das Urteil gelautet hat, Mr. Hawley? Wie soll es gelautet haben? Es gibt hier nur eine Strafe. Für Sohnesmord den Tod, antwortete der Gefragte. Ist das wirklich eure Meinung, Sir? Natürlich, man kann ja gar keine andere haben. Oh doch. Nein, er hat seinen Sohn mit voller Absicht in den Tod gestoßen. Nicht etwa in der Aufregung? Schließt das die Absicht aus? In diesem Falle wohl nicht, aber der Fall lässt sich noch ganz anders beurteilen. Möchte doch wissen, wie. Er erregte natürlich ungeheures Aufsehen und wurde überall besprochen, mündlich und auch in den Zeitungen. In juristischen Kreisen war man der Ansicht, dass die Anklage wegen Mordes unbedingt aufrechtzuerhalten und der Alte unbedingt zu verurteilen, dann aber der Gnade des Monarchen zu empfehlen sei. Das Publikum verweigerte dem Täter zunächst jede Entschuldigung, lernte aber gar bald, als es die Gründe seines Handelns erfuhr, anders denken. Ja, er hatte die Tat mit Überlegung begangen, aber was hatte ihn dazu veranlasst? Der Sohn hatte ihm plötzlich zugerufen, er sei vom Schwindel ergriffen worden, so dass sich alles um ihn zu drehen scheine. »Mach die Augen zu und halte dich fest, bis es vorüber ist. Ich warte«, mahnte ihn der Alte, der an einen kurz vorübergehenden Anfall dachte. »Ich kann nichts festhalten, ich fühle nichts«, schrie der Sohn, indem er die Fahne fahren ließ und den Fuß des Alten ergriff. Dieser erkannte mit Schaudern, dass es kein Warten und kein Vorübergehen gab. Es war einer jener Anfälle, die den Betreffenden vollständig entmannen, in denen Hilfe unmöglich ist. Der Helfer wird nur selbst mit ins Verderben gezogen. In einem einzigen kurzen Augenblicke vergegenwärtigte er sich seine fürchterliche Lage. Die schwere Wetterfahne in der Linken musste er sich mit der Rechten festhalten. Am Fuße hatte er den Sohn hängen. Er fühlte die zentnerschwere Last, die ihn von der Leiter weg und in die Tiefe ziehen wollte. Er wusste, dass er dies nur wenige Augenblicke aushalten könne und dann mit hinab müsse. Ja, hätte er unter dem Sohne gestanden, so hätte er ihn stützen und vielleicht, vielleicht doch retten können. So aber war dieser unbedingt verloren. Sollte der verhängnisvolle Schwindel zwei Menschenleben kosten, anstatt nur eines? Sollte die arme Familie außer dem einen Ernährer auch noch den zweiten verlieren? War es nicht Selbstmord, sich mit herabreißen zu lassen, wo er sich doch, freilich nur sich allein, halten konnte? Da rief der Sohn, »Herr Gott, ich fühle die Leiter nicht mehr, ich stürze, ich falle.« Er hing nur noch am Fuße des Vaters. Da erkannte dieser, dass das Grässliche nicht zu umgehen sei, dass es geschehen müsse. Er stieß den Sohn mit einem kräftigen Tritte von sich ab und von der Leiter. Er hörte den vielstimmigen Schrei der Zuhörer. Er sah nicht hinab. Es flimmerte ihm vor den Augen, sein Herz wollte stillstehen. Aber er musste stark bleiben und raffte sich mit Aufbietung aller seiner Kräfte zusammen. Wie im Traume, in einem Zustande seelischer Stumpfheit stieg er empor und vollendete seine Aufgabe. So stieg er dann auch wieder herab und barg die Leitern, eine nach der anderen. Aber sobald er sich dann in der Glockenstube befand, verließen ihn die Kräfte und er brach besinnungslos zusammen. Habt ihr nun über seine Tat noch dieselbe Ansicht wie vorhin, Mr. Hawley? Wie er es erzählt, klingt es nun freilich anders. Das fühlten bald auch alle, die ihn vorher verurteilt hatten. Er bekam einen ausgezeichneten Verteidiger und dieser tat seine Pflicht. Gelehrte, Sachverständige, Universitätslehrer mussten ihre Ansichten über den Schwindel und seine Wirkungen einreichen. Eine ganze Anzahl von Dachdeckern, Zimmerleuten und anderen Bauhandwerkern wurde vernommen. Essenkehrer, sogar ein Seilkünstler meldeten sich freiwillig, um ihr Urteil zugunsten des Angeschuldigten abzugeben. Sie alle, ohne eine einzige Ausnahme, behaupteten, dass er nicht anders habe handeln können, dass sein Sohn unbedingt verloren gewesen sei. Kurz, er wurde freigesprochen und aus der Untersuchungshaft entlassen. Diejenigen, welche ihn im Augenblicke der Aufregung hatten lynchen wollen, empfingen ihn jubelnd am Tore des Gerichtsgebäudes. Er lebte noch eine Reihe von Jahren, geachtet von allen, die ihn kannten. Man sagt, er habe nie wieder lachen oder auch nur lächeln können. Es war ihm unmöglich, die Tat, zu der er sich gezwungen gesehen hatte, zu verwinden, aber es hat keinen einzigen Menschen gegeben, dem es in den Sinn gekommen ist, sie ihm vorzuwerfen. Was sagt ihr nun, Sir? Dass es ganz richtig gewesen ist, ihn freizusprechen, antwortete Joos. Aber was hat mein damaliger Unglücksschuss mit diesem Dachdecker zu tun? Das merkt ihr nicht? Nein. Und doch liegt es so nah. Dieser Mann hat seinen Sohn, wie ihr selbst vorhin sagtet, mit Bedacht getötet, während ihr den Apachen aus Versehen erschossen habt. Der Dachdecker wurde freigesprochen. Wie würde eine Jury wohl über euren Fall urteilen? Er blickte nachdenklich zu Boden. Es war, als ob ein heller, froher Zug über sein melancholisches Gesicht gleiten wolle. Dann reichte er mir die Hand und sagte: Jetzt weiß ich, wie ihr es meint, Mr. Charlie. Es hat mir so lange, lange Zeit auf der Seele gelegen, dass es nicht so schnell, wie ihr wohl denkt, abzuwerfen ist. Aber ich danke euch. Werde über eure Erzählung nachdenken. Vielleicht tut sie das, was ihr beabsichtigt habt. Von hier aber treibt es mich dennoch fort. Ich mag den Ort nicht länger sehen. Wollen machen, dass wir aus dem Unglückscanyon kommen. Ja, ich hatte es gut mit ihr gemeint und sollte später erfahren, welchen Nützen sie ihm in der Folge dessen auch mir brachte. Ich hatte einen dankbaren Freund gewonnen. Ende von Abschnitt 2.